Marschall Kim Jong-un besuchte das Taechonner Schweinezuchtbetrieb 22. April der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee. Bei der Besichtigung verschiedener Orte des Betriebes informierte er sich eingehend über den Bau und die Verwaltung. Kim Jong-un hob hervor, im Betrieb sei das integrierte Produktionssystem hervorragend errichtet worden, damit man alle Produktionsprozesse rund um die Uhr beobachten, automatisch steuern und durch die komplexe Analyse der Verwaltungsinformationen die Betriebswirtschaft durchführen könne. Im Betrieb seien die verwissenschaftlichen Computerisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse auf hohem Niveau verwirklicht worden. Bei der Errichtung des Betriebes habe man durch die Bekundung des Patriotismus auf dem hohen Niveau die Rate der einheimischen Maschinen und Anlagen gewährleistet. So sei er sehr stolz auf inländische Anlagen und habe die Überzeugung gewonnen, dass man nach eigener Weise sicher gut leben könne. Kim Jong-un betonte, dass die Volksarmee auch bei der Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Herstellung der einheimischen Mittel und Waren an der Spitze stehe. Dann stellte er diesem Betrieb die Aufgaben. Mit großer Zufriedenheit sagte er, der Taechonner Schweinezuchtbetrieb 22. April der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sei eine wunderschöne Fabrik, die ihm sehr gefalle und ein Vorbild für die Viehzuchtbasen der DVRK. Eine weitere Versorgungsbasis für die Verbesserung des Lebens der Flieger sei aufgebaut worden. Kim Jong-un würdigte die Offiziere und Soldaten der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee hoch, die getreu dem Vorhaben der Partei den Betrieb im Einklang mit der Forderung des neuen Jahrhunderts schön errichtet hatten. Mit der Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Belegschaft des Betriebes die Flieger mit noch mehr Schweinefleisch und Fertigprodukten versorgen werden, ließ er sich zusammen mit ihnen zum Andenken fotografieren. Ihn begleiteten Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Armeegeneral So Hong-chan, erster Vizeminister für Volksstreitkräfte, Generaloberst der Luftstreitkräfte Kim Kwang-hyuk, Befehlshaber der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und Generaloberst der Luftstreitkräfte Son Chol-ju, Politkommissar der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee.